Telekom-Fernsprecher Konrad-Adenauer-Straße 33, Remscheid an Radio Aporé. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört das Theo-Otto-Theater, an dessen Frontseite einige Aushänge zu sehen sind, auf denen das Programm des Theaters bzw. der Theaterspielzeit angezeigt werden, sowie eine kleine Parkanlage bestehend aus ziemlich hohem Gras und einem Baum. Davor ein großer Findling und auf diesem Stein eine Metallplatte, goldschimmernd mit der Aufschrift Jahrtausendbaum, Amberbaum, in Klammern Liquid Amber Styraciflua, gepflanzt am 31.12.1999 durch Oberbürgermeister Fred Schulz. Dann kommt das Wappen der Stadt und da unten drunter steht dann noch eiszeitlicher Findling in Klammern Granit aus dem ehemaligen Braunkohletagebau bei Delitzsch, Sachsen. Ansonsten hier an diesem aufgeräumten Ort keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.